Man braucht auch noch. Hat man nicht Wohl beim Leben, kann man nicht ganz glücklich sein. Traurig schleppt sich vor das Leben, manche Bummer stellt sich ein, manche Bummer stellt sich ein. Doch wenn's in den Taschen fein klingelt und rollt, da hält man das Schicksal gefangen und wacht. Liebe, verschaff dir das Gold und stille das tiefste Verlangen, das tiefste Verlangen. Stille das tiefste Verlangen. Das Glück ging wie ein Lenkür soll, es ist ein schönes Spiel, es ist das Gold, das Gold. Es ist ein schönes Ding, das Gold, ein schönes, schönes Ding, das Gold, das Gold. Wenn sich dies mit nicht verbindet, ist und bleibt die Summe klein. Wer bei Tisch nur Liebe findet, wird nach Tische hungrig sein, wird nach Tische hungrig sein. Drum lächle der Zufall euch gnädig und hold und seht ihr und lenkt euer Streben, das Diebchen im Arme, das Diebchen im Arme, im Beutel das Gold, so mögt ihr vier Jahre durchleben. Mögt ihr viel Jahre durchleben. Das Glück ging wie ein Lächeln soll, es ist ein mächtig, mächtig Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein mächtig Ding, das Gold, ein mächtig, mächtig Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein mächtig Ding, das Gold.